das erste Buch, Buch der Gebote, Kapitel 41. Und wir sind bei Hadith 341 bei mir. Ich bin vor euch hier. Das heißt, bei euch sind es 5 Hadithe, Unterschied 36. نعم باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم قال الله تعالى فهل إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مرت علينا هذه الآية بارك الله فيكم في أبواب سابقة وهذه الآيات فيها الوعيد هي حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والعقوق مأخوذ من العق والعق هو القطع القطع ولذلك سميت العقيقة عقيقة لأنها تذبح على المولود في اليوم السابع لأنها تعق يعني تقطع رقبتها عند الذبح والعقوق من كبائر الإثم من كبائر الإثم وقطيعة الأرحام كذلك يكفي الأحاديث التي تكلمنا عنها أن الله سبحانه وتعالى قال للرحم ألا يكفيك أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك فلا يكفيك هذا لا يرضيك هذا فلذلك بارك الله فيكم قطيعة الرحم من الكبائر وكذلك حقوق الوالدين قال تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض أرحامكم يعني إذا توليتم عن أمور دينكم أفسدتم في الأرض وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة ذاك الإنسان الذي يفقد البصيرة فيفعل هذه الأمور والعقوبة عقوبتان عقوبة دنيوية وأخروية أما الدنيوية قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم في الدنيا والأخروية أولئك الذين لعنهم الله أي يوم القيامة لعنة وفي هذه الدنيا أعمى أبصارهم هنا المراد بالبصير الأبصار البصيرة وليس معنى العمى عمى العين فهذا بالنسبة لعقوبة قطع الرحم وعقوق الوالدين وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال تعالى أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة واللعنة طرد من رحمة الله وإبعاد عن رحمة الله وطبعا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا تكلمنا عليه أكثر من مرة بارك الله فيكم وفيه طبعا الحث على الإحسان إلى الوالدين وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجل قول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ليته سكت طبعا الشاهد من هذا الحديث هو عقوق الوالدين أي من أكبر الكبائر أولا الشرك بالله سبحانه وتعالى وثانيا عقوق الوالدين فلا يجوز أن يكون الإنسان عاقا لوالديه وفي رواية في الحديث الآخر حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي تغمس نفسها، تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله. فبارك الله فيكم، عقوق الوالدين مشكلة، وللأسف أنه في زماننا كثر مثل هذا الأمر. ما كنت تجد هذا في الأزمنة الماضية، حتى ولو وننتبه لمسألة، يعني هلا لما نتكلم قبل حوالي 40 سنة ما كان هناك التزام بالدين مثل اليوم. ترى اليوم في صحوة وفي التزام بالدين عن علم، أما قبل 40 سنة كان في التزام بالدين من ناحية الأعراف والتقاليد، هكذا كانت الأمور، ما كان في علم كثير. بالعكس في الدول العربية، يعني في هذا الوقت أو في المنطقة كلها، كان قبل 40 سنة 50 سنة كانت الشيوعية هي السائدة، الشيوعية والاشتراكية والقومية وهذه المسائل كلها. فكنت ترى يعني حتى عندهم كان في بر الوالدين، ليس من ناحية الدينية، وأنا من ناحية الأخلاق والتعامل مع الوالدين. الآن سبحان الله، على الرغم من وجود صحوة، على الرغم من وجود صحوة بين الناس، تجد في عقوق والدين، لأن المسألة أصبحت مادية أكثر ما أن الإنسان يلتزم حتى بأعراف أو بتقاليد أو بعادات طيبة أصلا أصلها في الدين جائز. فنسأل الله العافية والسلامة، وهذه مسألة يعني يجب أن يتكلم عنها كثيرا. رح نجد المؤلف رحمه الله تعالى أنه أتى بكثير من الأحاديث في فضل الدين وفي فضل صلة الرحم، ثم أتى بهذا الباب وهو يعني تحريم العقوق وقطيعة الرحم. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. كابيتل 41. Verbot des Ungehorsams den Eltern gegenüber und des Abbruchs der Beziehung zu den Verwandten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sinngemäß: Oder habt ihr etwa die Absicht, wenn ihr euch abwendet, Unheil auf Erden zu stiften und eure Verwandtschaft Bande zerschneiden? Diese sind es, die Allah verflucht, und er hat sie taub gemacht und ihre Herzen geblendet. Wie er sagt, die Augenlichter stimmen nicht. Herzen verblendet oder geblendet. Das ist in Surat Muhammad, die Surat 47, die Ayat 22. Dann Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt sinngemäß: Diejenigen, die das Bündnis mit Allah lösen, nachdem es geschlossen war, und das trennen, was nach Allahs Gebot zusammenbleiben soll, und Unheil auf Erden stiften, sie sind es, auf denen der Fluch lasten soll und für die die schlimmste Wohnstatt bestimmt ist. Surah 13, die Ayah 25. Das Surat Ra'd. Und dein Herr hat entschieden, dass ihr niemanden außer ihm anbeten und den Eltern Wohltaten erweisen sollt. Falls einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sage niemals ein mürrisches Wort zu ihnen und schelte sie nicht, sondern sprich in gütiger Weise mit ihnen und aus Barmherzigkeit denke die Schwingen der Demut auf sie hernieder und sprich: Mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Surat al-Isra, die Surah 17, die Ayat 23, 24. Der Autor, rahimahullah ta'ala, hat eine Methode, der bringt erstmal den Titel und von einem Kapitel, dann bringt er die Ayat und dann die Hadithe. Und diese Ayat haben wir schon gehabt, dass wir brauchen das nicht so viel zu erklären. Aber es geht darum, Barakallahu fikum, dass in diesen Ayat klar ist, man muss gut zu den Eltern sein, Man muss die Beziehung zur Verwandtschaft pflegen, natürlich im Rahmen, was man kennt und wie das in der Religion ist und wie die Leute das verstehen oder wie die Leute das praktizieren. Und man darf nicht die Beziehung zu Verwandten abbrechen, man darf nicht schlecht zu den Eltern sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr eure Religion, wenn ihr euch von eurer Religion abwendet, von den Regeln der Religion, dann werdet ihr Unheil stiften auf dieser Erde und ihr werdet auch die Beziehungen zur Verwandtschaft abbrechen oder ihr werdet schlecht sein zur Verwandtschaft. Und dann, diese Leute, die das machen, die Unheil stiften, diese Leute, die die Beziehungen zur Verwandtschaft abbrechen, die schlecht zu ihren Eltern sind, diese Leute bekommen zwei Strafen. Eine Strafe im Leben und eine Strafe am letzten Tag. Am letzten Tag, die sind von der Barmherzigkeit ausgeschlossen, von Barmherzigkeit Allahs ausgeschlossen und sie werden verdammt. Und in diesem Leben, diese Leute, ihre Herzen sind taub und sie blicken nicht mit ihren Herzen. Das geht nicht um Augenlicht, sondern das geht um Wissen des Herzens. Das wird diese Leute begreifen nicht aus, weil sie das verdient haben, weil sie schlecht waren. Und die nächste Ayah von Surat al-Ra'd, diejenigen, die Verwandtschaft, Bande nicht pflegen, diese Leute auch werden verdammt. Die dritte Ayah ist von Surat al-Isra, die ist sehr bekannt. Man muss gut zu den Eltern sein. Abu Bakrah Nufayya ibn al-Harith berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch sagen, was die schwersten Sünden sind? Und er wiederholte dies dreimal. Wir sagten gewiss, o Gesandte Allahs. Er sagte, Allah etwas anderes beizugesellen, den Eltern gegenüber ungehorsam zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte sich auf ein Kissen gelehnt, dann setzte er sich nun auf und fuhr fort und Fälschung und falsches Zeugnis abzulegen. Er wiederholte diesen letzten Satz so oft, dass wir wünschten, er möge aufhören. Das geht jetzt nicht um das falsche Zeugnis oder wenn du falsch aussagst beim Gericht oder falsch aussagst, wenn du eingeladen wirst. Es geht darum hier, um dieses Wort, dass man schlecht zu den Eltern ist. Es gibt im Islam Sünden und es gibt größere Sünden und es gibt die größten Sünden. Und die größte Sünde überhaupt im Islam ist, dass man Schirk begeht, dass man etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala beigesellt. Und das ist die größte überhaupt. Dann eine der größten Sünden ist, dass man schlecht ist zu den Eltern. Man muss gut zu den Eltern sein. Und hier natürlich, das geht auch um falsches Zeugnis. Und in dem nächsten Hadith, das ist 337 bei euch, bei mir natürlich 342, Abdullah ibn Amr ibn al-As überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die großen Sünden sind, Allah etwas beizugesellen, ungehorsam gegenüber den Eltern zu sein, jemanden zu töten und falschen Eid zu schwören. Das sind, barakallahu fikum, große Sünden. Also wenn du schwörst und du lügst dabei, das ist eine der größten Sünden im Islam. Und man nennt diese Art von Schwören Al-Yamin Al-Ghamus. Das wird dieses Schwören, was eine Person in die Hölle eintauchen lässt. Da geht man tief in die Hölle, dadurch, dass man geschworen hat, aber dabei gelogen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und eine der größten Sünden auch ist, dass man schlecht zu den Eltern ist. Man darf das nicht machen und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, weil diese Eltern, die haben dich groß erzogen, diese Eltern, die haben für dich geopfert. Das heißt nicht aber, nochmal, und das ist wichtig, Das heißt nicht, dass man wegen der Eltern den Sünden begeht. Nein. Das heißt nicht, dass die Eltern von dir etwas sagen, was gegen deine Religion ist, dann machst du. Nein. Natürlich, weil das Pflicht ist. Oder dass sie von dir etwas verlangen, was haram ist, das du machst. Auch nicht. Aber wenn sie zum Beispiel etwas verlangen, was du kannst das darauf verzichten, auch wenn das in der Religion ist, dann kein Problem für die Eltern. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هل يوجد من يشتم ويسب والديه؟ هذا أصلا في ديننا غير معروف إلا طبعا في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني أن يسب والديه هو. قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا لا يتصور عندهم، لا يمكن عندهم كيف يفعل ذلك. قال يسب أبا الرجل، يعني واحد آخر، فالآخر يسب أباه، فيكون هو لأنه ابتدأ فيكون هو أن يفعل ذلك. وهذا لا يعني أنه يجوز للآخر أن يشتم الأول أو أبا الأول، وإنما هذا معناه أنه هو الذي فعل وهو الذي ابتدأ الفعل. ولذلك في قاعدة في ديننا تقول السبب كالمباشرة، السبب كالمباشرة، أي إذا تسببت في شيء كأنك باشرته. فهو الذي سب والد الآخر، فالآخر سب أبويه أو والديه، فذاك هو كان المتسبب في الأمر كأنه باشره. ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل والديه، مع أنه هو ما سب والديه، إنما الآخر الذي سب، فالسبب كالمباشرة. ذاك بارك الله فيكم، الإنسان يبتعد عن السب قدر المستطاع، وخاصة كما في حالنا اليوم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما تسبوا آلهتهم وأصنامهم فيسبوا الله. لكن انتبه الإنسان ما تستهزئ كثيرا حتى ما يبدأوا يستهزئوا بدينكم. فذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان في هذه المسألة. طبعا الرواية الأخرى مشهورة، وفي رواية كذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا منهم الذي يلعن والديه. قال كيف يلعن والديه؟ قال يلعن والدي الآخر فالآخر يلعن والديه، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم، حديث تغيث أخ عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما اتسيلت دس البروفيت صلى الله عليه وسلم زاك دي دس der sagte, zu den größten Sünden oder großen Sünden gehört das Verfluchen der eigenen Eltern. Die Leute sagen, o Gesandter Allah, könnte jemand seine eigenen Eltern verfluchen? Wie geht das? Er antwortete, ja, wenn er den Vater einer anderen Person beleidigt, verflucht oder beschimpft, darf er seinen Vater beleidigt Und wenn er die Mutter einer anderen Person beleidigt, wie darf er seine Mutter beleidigen? Das ist bei Bukhari Muslim. In einer anderen Version besagt, die schlimmste der großen Sünden ist, wenn jemand seine eigene, wenn jemand die eigenen Eltern verflucht. Er wurde gefragt, o Gesandter Allah, wie kann wohl jemand die eigenen Eltern verfluchen? Er sagte, wenn er den Vater einer anderen Person beleidigt, wie darf er seinen Vater beleidigen? Und wenn er die Mutter einer anderen Person beleidigt, wie darf er seine Mutter beleidigen? Barakallahu fikum, das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, der Prophet sagte, von den größten Sünden gehört, dass man selber die eigenen Eltern beschimpft oder verflucht. Da haben wir gesagt, wie? Ich meine, sie könnten sich sowas nicht vorstellen. Nicht wie in unserer Zeit. In unserer Zeit ist das bei manchen Familien normal, dass man den Vater und die Mutter verflucht. Und es gibt bei manchen, ich meine, yil'an abuk, das ist Allah. Ja, Kelb, ja, ibn al-Kelb, ganz normal. Die Mutter den Sohn. So, und der Sohn, der Bruder seine Schwester und die Schwester, möge Allah damit bewahren. Leute, in unserer Zeit gibt es sowas, in manchen Familien, dass man die eigenen Eltern beschimpft. Aber zur Zeit von Sahaba, das war für sie etwas Unmögliches. Ich meine, wie? Man beschimpft die eigenen Eltern? Das geht niemals. Das geht niemals bei ihnen. Da sagt der Prophet, ja, das geht schon. Da haben sie gesagt, wie? Er sagt, eine Person beschimpft die Eltern von einem anderen. Der andere dann erwidert, indem der andere die Eltern von dem Ersten, der angefangen hat, beschimpft. Das heißt nicht, dass man als Erwiderung die Eltern von dem Ersten beschimpft. Das geht nicht in unserer Region. Was haben dir die Eltern gemacht? Jemand hat dich beschimpft, dann beschimpfst du nicht seine Eltern. Aber das ist nur eine Erklärung vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, da er uns sagt, wenn du etwas verursachst, dann trägst du die Konsequenzen dafür. Und weil du die Eltern von die andere, weil diese Person die Eltern von dem anderen beschimpft hat, der war Verursacher. Als ob diese Person das getan hätte. Das ist ein Verursacher, ist wie Täter. So ist das in unserer Religion. As-sababu kal-mubashara. Wenn du Grund für etwas ist, als ob du das gemacht hättest. Obwohl du das nicht gemacht hast. Aber als ob. Deshalb sagte der Prophet in einem Hadith aufpassen. Der sagte, zu den größten Sünden gehört, dass man die eigenen Eltern beschimpft. Man hat nicht die eigenen Eltern beschimpft. Man hat die Eltern von einem anderen beschimpft. Aber das ist diese Regel im Islam. Ein Verursacher ist wie der Täter. So, man muss Allah fürchten und man muss wissen, dass es mit Verfluchen verbunden ist. Weil der Prophet vier Leute verflucht hat, unter ihnen derjenige, der die eigenen Eltern beschimpft, da hat man gesagt, oder verflucht, da hat man gesagt, wie? Er sagt, der verflucht die Eltern von einem anderen und der erwidert und der verflucht seine Eltern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم وهذا مرة معنا أنه لا يدخل الجنة ابتداء لا يدخل الجنة ابتداء ومعناه أنه مخلد في النار أو أنه لن يدخل الجنة أبدا وإنما لا يدخل الجنة من الكبائر Barakallahu fikum, Abu Muhammad Jubair ibn Mut'im überliefert, Allah alayhi überliefert, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte, einer, der die Verwandtschaftsbande missachtet, wird nicht ins Paradies kommen. Was wird nicht ins Paradies kommen? Der wird nicht erst ins Paradies kommen, weil er große Sünde begeht. Es kann sein, dass diese Person bestraft wird in die Hölle Und dann kommt diese Person ins Paradies. Weil Verwandtschaftswande nicht zu pflegen, ist eine große Sünde. Das ist nicht etwas, was eine Person vom Islam ausschließt. So aufpassen. Auch, barakallahu fikum, wenn wir solche Hadithe haben, dass der Prophet sagt, die Person kommt nicht ins Paradies und die Person ist Muslim. Das heißt, der kommt nicht ins Paradies, ibtida'an, das wird nicht sofort ins Paradies, sondern es könnte sein, dass die Person erstmal bestraft wird und dann später ins Paradies, weil ein Muslim niemals in der Hölle ewig bleibt. Wallahu ta'ala ala wa Nabi Isa, al-Mughira ibn Shu'bah. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر معنا الحديث كذلك إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه منع معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وإضاعة مال تبذيره وصرفه في غير الوجوه في غير الوجوه المألون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله بن الجزير رحمه قول الرحيم. إذا بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى حرم علينا عقوق الأمهات. فإذا كان عقوق الأمهات حرام فمن باب أولى عقوق كذلك الآباء. عقوق الآباء أنت وما لك لأبيك. ثم ومنعا وهات المنع الإنسان الجموع المنوع هو الذي يحب يجمع كل شيء وما يعطي شيء يجمع كل شيء يعني يأخذ وما يعطي ووأد البنات الوأد مشهور قيل وقال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال طيب هل في عندك دليل هل تثبت من الكلام لا سمعت فلان تكلم اليوم يقولون مثلا فلان يقول الناس تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة السؤال سؤال إما سؤال في سؤال مال في الدنيا هات هات هات هات هات أو سؤال في العلم انتبهوا سؤال في العلم أو في الدين لإحراج المسؤول واحد يريد يحرج المسؤول فلذلك يفعل يعني يسأله يطرح عليه أسئلة كثيرة بحيث يحرجه فهذا ما أو يسأل عن أمور ما في حاجة للسؤال فيها يعني مثلا إنسان يجلس 5 ساعات يتناقش لون كلب أصحاب الكهف يعني أحمر ولا أصفر ولا أسود والله في ناس يفعلوا ذلك يعني باب العلم أقلك باب العلم أي علم وإضاعة المال هو صرف المال في غير وجوهه المستحقة يعني يضعه في أمور ما فيها استحقاق يبذر المال ويصرفه إما في الحرام وإما في أمور لا نفع فيها لا دنيا ولا آخر نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم دس لتست فوهيت إن شاء الله أبو عيسى المغيرة بن شعبة رضو الله عليه أتسيل دس لقوفيك محمد السلام زاكت الله ده هادن هات أيش ungehorsam gegenüber euren Müttern Veruntreuung widerrechtliche Inbesitznahme und das Begraben der lebenden Töchter verboten Und er hat euer nutzloses Ich werde aus schweifender Frackerei und Güterverwendung missbilligt. Das ist bei Bukhari und Muslim. Natürlich der Autor hier oder der Übersetzer, der hat nicht so, dann später kommt etwas, der hat das nicht übersetzt. Barakallahu fikum, das geht darum, wir haben diese Überlieferung schon erklärt in dem Unterricht von Al-Adab al-Mufrad von Imam Bukhari zweimal. Und wir haben das auch erklärt in Riyad Salihin. Das heißt, wir haben schon diese, und wir haben das auch erklärt in Subul al-Salam. Also diese Überlieferung haben wir schon in drei Unterrichten mindestens gehabt. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, dass man erstmal, dass man schlecht zu den Müttern ist. Wenn das verboten ist, schlecht zur Mutter zu sein, dann ist automatisch auch, dass man schlecht zum Vater ist. Was bedeutet man'an wahat? Der sagt hier Veruntreuung. Das geht nicht um Veruntreuung hier. Das geht um was anderes. Das geht um eine Person, die immer verlangt und nimmt, wenn er Recht hat. Oder wenn er auch kein Recht hat, der nimmt für sich alles. Aber der gibt nicht die Rechte von den anderen. Der nimmt und der gibt nicht. Der nimmt und der gibt nicht. Ob er um Recht ist oder nicht im Recht ist, ist bei dieser Person das Gleiche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann Wawad al-Banat, das ist, dass man die Töchter lebendig begräbt, und das war bei den Arabern vor dem Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala so waren. Man hat Angst um die Ehre der Familie gehabt, deshalb hat man diese Töchter lebendig begraben. Und Allah subhanahu wa ta'ala auch hat natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala mag das für euch nicht, das wird auch ist verboten. Qilan waqal. Was ist Qilan waqal? Auch Qilan waqal. Das wird, dass man sagt, die Leute erzählen ja ohne Beweise, ohne dass man sich vergewissert hat. Nur weil man etwas gehört hat, dann erzählt man sofort, als ob das wahr wäre. Das ist wie die Medien, genau die Medien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Deshalb ein Muslim sollte niemals sein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es ist eine große Lüge, dass man alles erzählt, was man hört. Weil viele Leute, weil viele Leute etwas verbreiten, was nicht wahr ist. Kathrat es so an, das bedeutet ausschweifende Fragerei. Was bedeutet das? Das heißt, hier, da hat er nur bestimmte Fragerei gesagt. Das Sual im Arabischen bedeutet entweder, dass man fragt oder dass man von den anderen etwas verlangt. Das geht hier darum. Entweder ist das, das kann die beiden Bedeutungen haben. Das heißt, man verlangt Geld von den anderen, man bettelt. Und das ist nicht gut. Dass man immer bettelt und so weiter. Und die andere Bedeutung ist, dass man Fragen stellt, nicht um nach Wissen zu suchen, nicht um den Islam zu verstehen, sondern man fragt, man stellt Fragen, entweder um sich lustig über die anderen zu machen oder um die Person, die gefragt worden ist, sozusagen bloßzustellen. Man stellt dieser Person solche schwere Fragen oder komische Fragen, damit man ihn sozusagen in Erklärungsnot bringt. Und beide, das wird, dass man viel von den Leuten verlangt oder bettelt, oder dass man Fragen stellt, nutzlos sind, oder damit man die andere Person bloßstellt, das ist nicht gut. Und dann zuletzt Güterverschwendung. Das ist überhaupt die Verschwendung, ist, dass man das Vermögen, was man hat, verbraucht, nicht an der richtigen Stelle, sondern an der falschen Stelle. Und da begeht man hier, erstmal verschwendet, wenn man Haram zum Beispiel, wenn man Geld in Haram steckt, dann macht man eine Sünde und verschwendet man das Geld. Aber Allah subhanahu wa ta'ala liebt das nicht für uns, mag das nicht für uns, subhanahu wa ta'ala,